Good morning, good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. So many beautiful things to learn from the Apostle Paul, even in this last chapter. Es gibt so viele schöne Dinge, die wir vom Apostel Paulus lernen können, sogar in diesem letzten Kapitel. It's really sweet how Paul says that he's waiting for him and the brothers to return. Es ist wirklich goldig, wie Paulus sagt, dass er auf die Rückkehr von Timotheus und den Brüdern wartet. Even in that sentence, there's so much in there. Selbst in diesem Satz steckt so viel drin. Paul was not a person who was the powerful man of God who did all the ministry by himself. Paulus war nicht dieser mächtige Mann Gottes, der den ganzen Dienst allein gemacht hat. No, he was waiting for the brothers. He always walked with the brothers. Nein, er hat auf die Brüder gewartet. Er ist immer mit den Brüdern gegangen. I have seen so many very capable and great leaders. Ich habe schon so viele fähige und großartige Leiter gesehen. But they kind of walk alone. Aber sie gehen irgendwie allein. They have people around them. Sie haben Leute um sich herum. But they are kind of like people who have to say yes to everything they tell them. Aber das sind eher Menschen, die zu allem Ja sagen müssen, was sie ihnen auftragen. Do you know one of the things I was also taught in Bible school about leadership? Weißt du, was mir in der Bibelschule über Leiterschaft beigebracht wurde? That if you are a powerful leader and man of God, wenn du ein mächtiger Leiter und ein Mann Gottes bist, it's going to be very lonely up there on the top. Wird es an der Spitze sehr einsam sein. They've literally told me that it's going to be lonely up there on the top. Mir wurde buchstäblich gesagt, dass es da oben einsam sein wird. And this is so ridiculous. Paul didn't live like this. Und das ist so lächerlich. Paulus hat nicht so gelebt. Paul was waiting for the brothers to come back to him. He was a man of people. Paulus hat darauf gewartet, dass die Brüder zu ihm zurückkommen. Er war ein Mann der Menschen, des Volkes. Look verse 12. Schau dir Vers 12 an. Now about our brother Apollos. Nun zu unserem Bruder Apollos. I've tried to convince him to come visit you with the other brother. Ich habe mich sehr bemüht, ihn zu überreden, mit den anderen Brüdern zu euch zu kommen. But it's simply not the right time for him now. Aber es ist jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt für ihn. Apollos was a great man. Apollos war ein bedeutender Mann. He was a man that was very, very close to the Apostle Paul. Er war ein Mann, der dem Apostel Paulus sehr, sehr nahe stand. And it's interesting that the passage says that Paul tried to convince him to come. Es ist interessant, dass laut der Passion-Übersetzung Paulus versuchte, ihn zu überreden, dass er kommt. This could easily be interpreted as Paul tried to manipulate him. Das könnte leicht so interpretiert werden, dass Paulus versuchte, ihn zu manipulieren. But I don't see that at all, and I'll tell you why. Aber das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sage dir auch warum. Because the Greek word that the Passion translates here for convince. Das griechische Wort, das die Passion hier mit überzeugen übersetzt, is the word parakaleo. Ist das Wort parakaleo. You know the word parakletos? Du kennst das Wort parakletos? The one who comes aside for your help. Derjenige, der dir zur Seite steht und dir hilft. The one to encourage you. Der dich ermutigt. That is the word that the Apostle Paul used here. Dieses Wort verwendet der Apostel Paulus hier. And Paul is basically saying, I've tried to encourage Apollos to also come. Paulus sagt im Grunde, ich habe versucht, Apollos zu ermutigen, auch zu kommen. But obviously, look what he says. Schau, was er sagt. He says, but obviously it's not the right time now. Aber offensichtlich ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. So Paul simply expressed his desire that he wanted Apollos to go there to serve the people in Corinth. Paulus drückt einfach aus, was er sich wünscht, nämlich dass Apollos dorthin geht, um den Menschen in Korinth zu dienen. This very statement for me makes the Apostle Paul such a great leader. Genau diese Aussage macht für mich den Apostel Paulus zu einer so großen Führungspersönlichkeit. I've seen many leaders. Ich habe viele Leiter gesehen, that if they have a certain conviction, die eine bestimmte Überzeugung haben, they will push it and fight it and push it and fight it until it gets done. Und sich dann so lange durchsetzen und dafür kämpfen und durchsetzen und dafür kämpfen, bis die Sache erledigt ist. Paul was not like this. Paulus war nicht so. Paul thought that Apollos really should go there. Paulus war der Meinung, dass Apollos wirklich dorthin gehen sollte. So he came on the side of Paul and he told him, look, I really think you need to go there. Er kam an die Seite Apollos und sagte ihm, ich glaube wirklich, du solltest dorthin gehen. That's the Greek word. Das bedeutet das griechische Wort. But then Paul also recognized, okay, it's not the right time, so it's fine, he's not going. Aber dann erkannte Paulus auch, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, es ist in Ordnung, er geht nicht. I personally, I love to lead like this. Ich persönlich liebe es, auf diese Weise zu leiten. There are things I really thought that needed to take place. Es gibt Dinge, von denen ich wirklich dachte, dass sie stattfinden müssen. I really, really thought that it's an important thing for certain things to happen. Ich dachte wirklich, dass es wichtig ist, dass bestimmte Dinge passieren. Certain projects to be done. Dass bestimmte Projekte gemacht werden. We plan to open the School of the Prophetic and Supernatural in America. Wir planten, die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen in Amerika zu eröffnen. So I already came alongside of Daniel. That's the Greek word, and told him to go ahead and do it. Ich stand also schon an der Seite von Daniel, das bedeutet das griechische Wort, und sagte ihm, dass er es machen soll. But then you know what happened? Weißt du, was dann geschah? Then when Daniel talked to me and he felt it wasn't the right time. Als Daniel dann mit mir sprach und meinte, es sei nicht der richtige Zeitpunkt. Then here is what I immediately did. Habe ich sofort Folgendes getan. I thanked him. Ich habe mich bei ihm bedankt. I agreed with him. Ihm zugestimmt and I said, it's obviously not the right time. Und gesagt, dass es offensichtlich nicht der richtige Zeitpunkt ist. And he simply let it go. Und ich ließ es einfach los. Look at the last statement that he says. Schau dir die letzte Aussage an, die er macht. The last statement is, die letzte Aussage ist, but don't worry. Aber macht euch keine Sorgen. He'll come when he has the opportunity. Er wird kommen, wenn er die Gelegenheit dazu hat. So the Apostle Paul knew that he needed to go, but he realized now is not the right time. Der Apostel Paulus wusste, dass Apollos gehen musste, aber er erkannte, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt war. I've learned something in my service to Jesus. Ich habe in meinem Dienst für Jesus etwas gelernt. That sometimes it's not so hard to find out the right thing. Manchmal ist es gar nicht so schwer herauszufinden, ob etwas richtig ist. But it's more difficult to find out the right timing. Aber weit schwieriger ist es, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen. Paul was great and man enough to recognize. Paulus war groß genug, um zu erkennen. And tell it publicly to those people. Und diesen Leuten öffentlich zu sagen. That even though I felt he needs to go there, I had to recognize the timing is wrong. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass er gehen muss, muss ich erkennen, dass der Zeitpunkt falsch ist. And he let it go. Er ließ es los. He could have insisted, he could have pushed. Er hätte darauf bestehen können, er hätte drängen können. He didn't. Er tat es nicht. That's a great leader. Das ist ein großartiger Leiter. Let me ask you a question. Ich stelle dir eine Frage. Are there things right now in your life? Gibt es in deinem Leben Dinge? That you know they're the right things to do, but you haven't got the timing right? Von denen du weißt, dass sie richtig sind, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür? Maybe you need to be like Paul. Vielleicht musst du wie Paulus sein. Okay, at the right time it'll all work out. Okay, zum richtigen Zeitpunkt wird alles klappen. See you tomorrow. Bis morgen.